Ja, wir hörten zwei ganz unterschiedliche Stücke von dem Duo Corso mit Nicola Hein, Gitarre, präparierte Gitarre und Emilio Gordoa Rodriguez, Vibraphon, Percussion, präpariertes Vibraphon und verschiedene Zusatzperkussionsinstrumente. Einmal das eher dichtere Nummer 3 und dann Nummer 4, gerade eher offen. Wirst denn gut. Ein gewisser Hang zur Dichte war auch bei dem Solokonzert zu hören, als Nicola Hein in Quiet Q am Samstag, letzten Samstag gespielt hat. Das Soloprojekt oder sogenannte Soloprojekt heißt bei ihm Oxymotastic Objectar. Und das war sehr Sound Noise und ja, präparierte zu gegen Ende immer mehr lautere Noise Aktion auf der Gitarre. Lohnenswertes Konzert. Danach gab es ein Duo, Brian Curran und Philippe Lemoine, und mit Projektion und dann Activity Center, die beiden Musiker Burkhard Beins, Percussion und Strings, Michael Renkel, Strings und Percussion, waren auch schon mal hier im Studio vor, ach, das ist schon 7, 8 Jahre her, 7 Jahre, glaube ich, her, und spielten in der Blinzelbar damals. Und als vierter Set gab es Excavation. Konnte ich leider nicht mehr zuhören. Die Zeit reichte dann nicht mehr. Im Quiet Q, ein Raum, der im der Flughafenstraße 38 gelegen ist in Berlin-Neukölln, lohnenswert. Der Organisator, wie gesagt, ist einer der Organisatoren ist Nicolas Wiese. Und Nicolas Wiese war auch an der nun folgenden CD beteiligt, die ich vorstellen möchte, zwar von dem Duo Rand. Rand ist das Duo von Merle Bennett und Thorsten Papenheim. Sie spielen Amplified Cymbals and Drums, Bells, Bottles, Diktaphon, Guitars, Drumset, Inside Piano, Minidisc Recorder, Piano und Zither. Und Nicolas Wiese war insofern beteiligt, weil er eben dieses Duo gemischt hat im diesem Jahr in Berlin, bis auf wenige Aufnahmen von dem Klavier, die in Stuttgart gemacht wurden. Und das ist die 20. Veröffentlichung des Labels für gegenwärtige Musik, Schraum. Ein Berliner Label, einer der Mitbegründer ist auch Thorsten Papenheim. Und bevor ich weiteres erzähle, erstmal ein erster Track von Ihnen, und zwar Casiba. Das ist Track Nummer 3 von der CD Margo Flux. Ja, irgendwas hakt da. Ich muss da gleich mal rausfinden, woran das liegt. Habe ich da irgendwas runtergedreht oder und geht da nichts raus? Bin ich da irgendwo gegengekommen? Ah, gut. Thank you. Kassiba, ein kurzes Stück von der CD Margo Flux von dem Duo Rund. Margo Flux ist die vierte CD, die schon erscheint von dem Duo. Davor gab es Alben von 2011, Land 2006, A Direct Sensuous Pleasure und 2004 Säum, Sund, Sund, Säum. Und in ihrem beiliegenden Text, den ich von dem Label Schraum bekommen habe, sprechen sie über die Herangehensweise, die sie bei diesem Album hatten. Ich zitiere mal, auf Margo Flux wird das ursprüngliche Konzept der Minimalbesetzung Gitarre und Schlagzeug noch konsequenter als auf dem Vorgänger Land aufgebrochen. Und zwar in zweierlei Hinsicht. So kommen zum einen diverse andere Instrumente und Klangquellen zum Einsatz und zum anderen tauschen Marley Bennett und Thorsten Papenheim auch mal untereinander das Stamminstrumentarium. Schlagzeugerin Bennett ist auf zwei Stücken an der Gitarre vertreten und Gitarrist Papenheim spielt die Schlagzeugstimme von Folia ein. Entscheidend ist bei RAM das gemeinsame Entdecken, Erarbeiten und Ausfeilen des musikalischen Materials und dessen Strukturen. Bei den Aufnahmen 2014 gingen Merle Bennett und Thorsten Papenheim offener als bisher an die ganze Sache heran und sammelten zunächst Fragmente, die erst im Laufe der Zeit zu den jetzt zu hörenden Stücken zusammengefügt wurden. Den Ausgangspunkt der gesamten Marco Flux Sessions stellte das Werk Utlande dar. Utlande, die erste szenische Arbeit des Duos, entstand 2013 für das Garagenoper-Festival in Berlin und wurde seitdem in mehreren Städten aufgeführt. In der Inszenierung verwendeten Rand erstmal Kontaktmikrofone, Diktiergerät und Sampler. Zahlreiche Elemente dieser Kammermusik voller Brüche und Kontraste finden sich auch auf Margo Flux wieder. Teils der Bühnenfassung entsprechend, teils kombiniert mit anderen Klängen. Hören wir noch einen weiteren Track, und zwar Impasto. Impasto, den bildenden Künstlern vielleicht eher bekannt als ein Begriff für dick aufgetragene Farbe. Thank you. Impasto. Der Name passt zu dem Track Nummer 4 von der CD Margot Flux, eingespielt von dem Duo Rand, konkret Merle Bennett und Thorsten Papenheim. Beide leben seit ca. 15, 16 Jahren in Berlin. Merle Bennett ist übrigens aus Hamburg, hat hier auch schon Musik gemacht und mit dem zeitgenössischen Tanzensemble Kontakt 17 getourt. Dann hat sie später Schlagzeug studiert in Berlin und arbeitet jetzt in verschiedenen Pop- und Jazz-Bereichen und eben auch der experimentellen Musik, wie gerade zu hören war. Daneben muss sie unter anderem auf Tourneen unterwegs sein und mit verschiedenen Bands und Ensembles spielen. Thorsten Papenheim ist Gitarrist und stammt aus Niedersachsen, spielt live am ehesten solo oder mit dem Duo Rund und war letzten Freitag hier zu hören in Hamburg bei einem Konzert im Atelierhaus 23 in Wilhelmsburg zusammen mit Christoph Funabashi und hat da auch sein neues Stück, Konzept, Komposition, Improvisation, würde ich mal so zusammenfassen, in Shutter Studies gespielt. Ich konnte leider nicht da sein, da ich am nächsten Tag dann schon früh los musste. Okay, soweit zu den beiden Musikern. Zum Schluss noch ein Track. Ich glaube, das ist der letzte von ihrer CD. Ja, genau, der letzte. Und der heißt Vestibül. Wer weiß, was ein Vestibül ist? Ich musste nachschauen und habe erfahren, das ist eine Vorhalle und eine Eingangshalle. Zunächst war mir das nicht so klar. Das ist also ein weiterer Track, der 6 Minuten lang dauert und gespielt ist von dem Duo Rand. Thank you. Nach den beiden CD-Vorstellungen möchte ich heute noch einen Musiker vorstellen im letzten Drittel der Sendung, über Viertel der Sendung, der einer anderen Generation zugehörig ist, Yannis Xenakis. Yannis Xenakis ist 1922 in Braila, Rumänien, geboren. Er war ein Komponist und Architekt griechischer Herkunft. Xenakis Musik ist stark von seinem Interesse an mathematischen und akustischen Gesetzmäßigkeiten geprägt. Aus zufälligen, auch stochastischen Phänomenen genannten Phänomenen wie Regen, einer Menschenmasse oder einem Bienenschwarm entwickelte er ab 1954 einen eigenen Musikstil, die stochastische Musik. Darüber hinaus versuchte Xenakis Verfahren und Erkenntnisse der Spieltheorie, Mengenlehre und der Zahlentheorie in seinen Kompositionen umzusetzen. Nachdem er eigentlich eher wenig repräsentiert wurde in der Öffentlichkeit, in der europäischen Öffentlichkeit, am ehesten noch in Frankreich, erhielt er 1997 den Kyoto-Preis und noch zwei Jahre später den Polar Music Prize, der als inoffizieller Nobelpreis für Musik angesehen wird. Xenakis wurde in einer in Rumänien lebenden griechischen Familie geboren. 1932 wanderten seine Eltern mit ihm nach Griechenland aus. Er studierte von 1940 bis 1946 Ingenieurwissenschaften in Athen, engagierte sich im Widerstandskampf gegen die Nazi-Besatzung und im anschließenden Bürgerkrieg, erlitt dabei eine schwere Gesichtsverwundung und geriet in Gefangenschaft, wurde zum Tode verurteilt, flüchtete und ging 1947 als politischer Flüchtling nach Paris. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er sich der Musik nur autodidaktisch gewidmet. Danach nahm er musikalischen und kompositorischen Unterricht bei Arthur Honegger, Darius Milhaud und Olivier Messiaen. Gefördert hatte ihn Ende der 50er Jahre auch der Dirigent Hermann Scherchen, der 1955 den ersten Essay von Xenakis über die Krise der seriellen Musik in seinen Gravesaner Blättern abgedruckt und mehrere seiner Stücke zur Uraufführung gebracht hat. Kurz nach seiner Übersiedlung nach Paris kam es zur Begegnung mit dem Architekten Le Corbusier, bei dem Xenakis 12 Jahre als Assistent arbeitete. Er entwarf zahlreiche Bauten und betreute deren Umsetzung, darunter Häuser in Nantes und Marseille, dem Kloster Sainte-Marie de la Tourette, dem Versammlungsgebäude in Chandigarh und dem Stadion in Bagdad. Den Philips-Pavillon der Brüsseler Weltausstellung 1958 entwarf er nach hyperbolischen Kurven, mithilfe derer er zuvor schon seine erste Komposition Metastasis für 61 Instrumente geschrieben hatte. Die Uraufführung dieses Werks bei den Donaueschinger Musiktagen 1955 unter der Leitung von Hans Rosbaud brachte Xenakis den Durchbruch an die Spitze der internationalen Szene der neuen Musik. 1965 erhielt er, auch dank der Unterstützung durch Georges Pompidou, die französische Staatsbürgerschaft. 1966 erfolgte die Gründung des EMAMU, Équipe de Mathématique et d'Automatique Musicale. Ab 1972 unterrichtete Xenakis zusätzlich an der Universität Paris. Von 1966 bis 1977 baute Xenakis sich ein Ferienhaus. Das organische Gebäude stellt eine besondere Interpretation der kykladischen Architektur dar. Gemeinsamer Nenner fast aller Kompositionen Xenakis ist die Einbeziehung nicht musikalischer Ideen. So wendet er zum Beispiel mathematische, geometrische, architektonische oder philosophische Prinzipien beim Komponieren an. Diesen Ansatz entspringt auch seine Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten digitaler Rechner. In dem von ihm 1966 begründeten Studio SEMAMU, Centre d'études de mathématiques et automatique musicale, werden mit dem UPIC-Programm grafische Kurven und Zeichnungen in Klang und Klangabläufe übersetzt, ohne dass die Kenntnis der jeweiligen Formalisierungsaspekte für den Hörer und das Hören der Musik von Xenakis eine Voraussetzung ist, sagt die Reihe der benutzten naturwissenschaftlichen Gesetze und Theoreme doch etwas über den Horizont dieses kompositorischen Innovators aus. Darin enthalten sind Wahrscheinlichkeitsrechnungen, Zufallsverteilungen, darunter die Maxwell-Boltzmann-Verteilung, die Gaußsche Verteilung und Markov-Ketten, mathematische Spieltheorie und Mengentheorie, die Boolesche Algebra und die Chaostheorie. Soweit ein kleiner Überblick über das Schaffen von Yannis Xenakis. Ich stelle heute in der Sendung Klingding in der zweiten Stunde vor mehrere Tonband oder Musik für Tonband, wie Xenakis das gerne genannt haben wollte, und beginne mit dem Stück Diamorphosis.

Diamorphosis war die erste in der Reihe der elektroakustischen Komposition von Yannis Xenakis, 1957 entstanden. In dem lesenswerten Band Gespräche mit Yannis Xenakis, eine Reihung von Interviewbeiträgen, die der Musikwissenschaftler Balint András Varga in den 80er, Anfang und Ende der 80er Jahre gemacht hat mit Yannis Xenakis, wird darauf angesprochen, welche Erfahrungen während der Realisierung dieser elektroakustischen Komposition er gemacht hat. Und er beschreibt es dann folgend. Ich kam zu einigen Schlüssen, zum Beispiel, dass durch die Erhöhung der Klangdichte, durch wiederholtes Abmischen aus kontinuierliche Klänge gewonnen werden können. Es stellte sich auch heraus, dass objektive Dichtezunahme und subjektive Wahrnehmung dieses Vorgangs in einem logarithmischen Verhältnis zueinander stehen. Ich stellte folgendes Experiment an. Ich nahm Töne von unregelmäßiger Dichte auf Tonband, auf Band auf, ohne regelmäßigen Rhythmus. Dann kopierte ich die Aufnahme und mischte sie zu sich selbst hinzu. Allerdings änderte ich das zweite Band ab, um jede Wiederholung und Echowirkung zu vermeiden. Die Folge der Töne stand in keinem Zusammenhang mehr mit derjenigen auf dem ersten Band. Als ich die neue Aufnahme abhörte, fragte ich mich, kann ich den Unterschied hören? Und ich stellte fest, dass ich nur die Wahrnehmungsschwelle der Änderung erreicht hatte. Dann führte ich diese Operation mit drei Bändern durch. Das Ergebnis, die Dichte erhöhte sich zweifellos um eine Größenordnung. Um aber eine Zunahme in der gleichen Größenordnung wahrzunehmen, musste ich die drei Bänder unter Zuhilfenahme dreier Tonbandgeräte nochmals zusammenmischen. Die Dichte war nunmehr um das Neunfache höher, aber, wie ich schon sagte, meine Sinne nahmen nur eine Verdopplung wahr. Das ist für ihn ein Beweis für diesen logarithmischen Zusammenhang. Also er hat auch dann seine Wahrnehmung dann in so eine mathematische Beschreibung integriert oder andersrum und arbeitete damals also mit Tonbandgeräten in den Ende der 50er Jahre. Er hatte damals die Möglichkeit, in dem Studio von Pierre Schaeffer, das ist sozusagen der Erfinder oder der den Titel, den Namen Musik konkret kreiert hat, in dem Studio konnte er arbeiten. Er beschreibt auch noch, welche Möglichkeiten es da gab. Er hätte gern auch woanders gearbeitet, aber zum Beispiel das spätere Irrkamp, das schon da in Vorbereitung war, war eben unter Kuratel von Pierre Boulez, der es nicht zuließ, dass dort ohne seinen Einblick Arbeiten gemacht werden, die ihm vielleicht nicht so sehr zusagten. Yannis Xenakis war in dem Sinn auch ein Außenseiter. Ich hatte ja vorher schon beschrieben, dass er eine Kritik an der seriellen Musik formuliert hat und das betraf zur damaligen Zeit, Ende der 50er Jahre, noch Pierre Boulez, der sich davon angesprochen oder kritisiert fühlte. Und da gab es praktisch so wie so eine Art Zerwürfnis unter den beiden und eben auch unter der deutschen Serialisten-Szene, zu der damals Karl-Heinz Stockhausen zugehört hat. Das Studio von Stockhausen war nach seiner Beschreibung auch sehr veraltet. Seit 20 Jahren hat sich da nichts mehr getan im Studio des Westdeutschen Rundfunks. Und Stockhausen ließ auch niemand anderen in dem Studio arbeiten. Also hatte er halt die Möglichkeit, in dem Studio von Pierre Schaeffer zu arbeiten und hat dann auch als ein weiteres Stück, das ich jetzt vorstellen möchte, Orient-Occident, eingespielt. Orient-Occident ist eine elektroakustische Komposition, die im Zusammenhang entstanden ist für einen Film, der in Auftrag gegeben wurde von der UNESCO und 1960 entstanden ist. Ein 10-minütiges Stück. Thank you. Ja, das war noch eine weitere Tonbandkomposition von Yannis Xenakis, die zweite. Hallo. Und zwar konkret PH. Zum Schluss der heutigen Klingling-Sendung Tauri Fani, das wird nicht mehr ganz ausgespielt werden, weil gleich geht Electronic Germans Start. Die nächste Sendung möchte ich schon ankündigen, die ist am 18.12. in 4 Wochen. Dann wieder mit 2 Studiogästen, und zwar Jan Feddersen und Ernst Bechert werden mit im Studio sein, vielleicht auch Robert Engelbrecht. Die 3 organisieren gerade das Club Katarakt Festival auf Kampnagel, das stattfinden wird vom 13. bis 16. 16.01.2016. Sie werden über das Festival, das Programm und die Gäste und sprechen und Musik mitbringen in Zusammenhang mit dem nächsten Club Katarakt Festival. Und zum Schluss noch ein Ausschnitt, schätzungsweise von 2-3 Minuten, von Tauri Fani, einer späteren elektroakustischen Komposition von Yannis Xenakis. Informationen über die heutige Sendung und einen Mitschnitt in wenigen Tagen kann man nochmal anhören auf der Webseite www.hier.de.